Ersterdies sind die Gebiete, die die Israeliten im Land Kanaan als Erbbesitz erhielten. Zweiter Eliasar, der Priester, Josua, der Sohn Nuns und die Stammesführer der israelitischen Stämme teilten sie ihnen durch Lose zu, wie der Herr es Mose für die 9,5 Stämme befohlen hatte. Dritter, denn die 2,5 Stämme hatten ihren Erbbesitz bereits jenseits des Jordans von Mose erhalten. Den Leviten gab er jedoch keinen eigenen Landbesitz unter ihnen. Vierter, die Söhne Josefs bildeten nämlich 2 Stämme, Manasse und Ephraim. Die Leviten erhielten keinen Landanteil, sondern nur Städte zum Wohnen mit Weideland für ihre Tiere und ihren Besitz. Fünfter, die Israeliten taten genau das, was der Herr Mose befohlen hatte, und verteilten das Land. Sechster, dann kamen die Judäer in Gilgal zu Josua. Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sagte zu ihm: Du weißt, was der Herr, der Mann Gottes, Mose, in Kadesh-Barnea über mich und über dich gesagt hat. Siebter, ich war 40 Jahre alt, als Mose, der Diener des Herrn, mich von Kadesh-Barnea aussandte, um das Land zu erkunden. Ich berichtete ihm ehrlich, was ich gesehen hatte. Achter, meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst, aber ich folgte dem Herrn, meinem Gott, vollkommen. Neunter, an diesem Tag schwor Mose: Das Land, das du betreten hast, soll für immer dir und deinen Nachkommen gehören, weil du dem Herrn, deinem Gott, vollkommen gehorcht hast. Zehnter, nun hat der Herr mich, wie du siehst, 45 Jahre lang am Leben erhalten, so wie er es versprochen hatte. In dieser Zeit ist Israel durch die Wüste gezogen, und jetzt bin ich 85 Jahre alt. Elfter, ich bin heute noch so stark wie damals, als Mose mich aussandte. Meine Kraft ist immer noch dieselbe, um zu kämpfen und ein- und auszuziehen. Zwölfter, gib mir nun dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag gesprochen hat, du hast es ja selbst gehört. Dort leben Enakiter und es gibt große, befestigte Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, so dass ich sie vertreiben kann, wie der Herr es versprochen hat. Dreizehnter, da segnete Josua Kaleb und gab ihm Hebron als Erbbesitz. 14. Deshalb gehört Hebron bis heute Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dem Kenisiter, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, vollkommen gehorcht hatte. 15. Hebron hieß früher Kirjat Arba, denn Arba war der größte Mann unter den Enakitern. Danach hatte das Land Ruhe vom Krieg.